Ich hab meinen Kopf unter Kontrolle, wenn es donnert in der Nacht. Packe Essen, Schwurfeln auf den Takt, Rock'n'Rolle bis es klappt. Poker holen, wilder Westen, bin der Beste bei dem Zeug hier, das ich mach. Während ich role mit meinen Homies durch die Stadt. Dicker Bass, ich bin Spinner, so bin's Radkappe. Hier gibt's einen Haufen linker Wichser mit ner Tatwaffe. Hier gibt's einen Haufen linker Wichser mit ner Tarnmaske. Autobahn frei, Thug Life, gib ihm Hartbratte. Hass im Bauch, hab's geraucht, weil ich es da hatte. Die Konsequenzen getragen, wenn ich nicht nachdachte. Geht's um die Familie, meine Ängste, meine Ziele? Dann zieh ich ein Bandana an und kämpfe, was ich liebe, für die Hood. Das ist für die Jungs, die mich verstehen, nicht für Clubs. Unsere Party wird dem Club so ein Problem, für die Hood und für die ganzen Jungs, die mich verstehen. Genau diese Jungs pumpen alle unseren Scheiß auf jeden Bratte. Boom. 176 bringt den Flow wie in die Stadt auf. Matt raus, Blatt auf, Homie gibt den Fuck drauf. Schachmatt, Digga, Chabos wissen, was ich rap. Kleiner Pisser, komm und diss mich auf nem Track. Ich mach den Klassik für die Straße. Ace bringt den Flow wie in die Stadt auf. Matt raus, Blatt auf, Homie gibt den Fuck drauf. Schachmatt, Digga, Chabos wissen, was ich rap. A76 represent. 137 Rap, Haze, Rock'n'Roller. Smoking Red Papes, Red Label, Johnny Walker. Ich singe besser als die meisten Rapper spitten, aber meine Stimme hat gelitten. 30.000 Kippen, lass ausflippen, mir gegenüber hast du nix. Denn bei dir ist das dann nur ein übler Zufall, wenn was sitzt. Ich bin natürlich an die Spitze, jeder meiner Brüder weiß. Wie Goethe schreibe ich Zeilen, der Tragödie erster Teil. Lieder bleiben für die Ewigkeit, schreibe, wenn die Seele schreit. Jederzeit, das sind Zeilen, die das Leben schreibt. Ich roll einen Joint, mach mich alleine für den Weg bereit. Warum denn leiden, wenn am Ende einem eigentlich eh nichts bleibt? Griff nach den Sternen, Gesicht voller Leere. Tipp an der Lippe mit nem Blick in die Ferne. Im Licht der Laterne, Pip Weezy aus Basel. Hey, ich bin Liebling der Straße, na warte. Hey, 76 bringt den Flow wie in die Stadt auf. Matt raus, Blatt auch, Homie gibt den Fuck drauf. Schachmatt, Digga, Chabos wissen, was ich rap. Kleiner Pisser, komm und diss mich auf nem Track. Ich mach den Klassik für die Straße. Hey, bringt den Flow wie in die Stadt auf. Matt raus, Blatt auf, Homie gibt den Fuck drauf. Schachmatt, Digga, Chabos wissen, was ich rap. Hey, 76 represent. A76 bringt den Flow wie in die Stadt auf. Matt raus, Blatt auf, Homie gibt den Fuck drauf. Schachmatt, Digga, Chabos wissen, was ich rap. Kleiner Pisser, komm und diss mich auf nem Track. Ich mach der Klassik für die Straße. Ace bringt den Flow wie in die Stadt auf. Matt raus, Blatt auf, Homie gibt den Fuck drauf. Schachmatt, Digga, Chabos wissen, was ich rap. A76 represent.